Erster Jahwe kommt auf einer leichten Wolke nach Ägypten. Wenn er kommt, zittern die Götzen Ägyptens und die Ägypter bekommen große Angst. Zweiter, dann werde ich die Ägypter gegeneinander aufhetzen, so dass sie kämpfen werden, Bruder gegen Bruder, Freund gegen Freund, Stadt gegen Stadt und Reich gegen Reich. Dritter, die Ägypter werden ihren Verstand verlieren und ich werde ihre Pläne zerstören. Deshalb werden sie ihre Götzen, die Totengeister und Wahrsager befragen. Vierter, ich werde die Ägypter einem grausamen Herrscher übergeben, und ein strenger König wird über sie regieren. Das sagt der Herr, Jahwe der Herrscharen. Fünfter, das Wasser im Nil wird versiegen, und der Fluss wird bis auf den Grund austrocknen. Sechster, die Arme des Nils werden stinken, und die Kanäle Ägyptens werden seicht und trocken. Auch das Rohr und Schilf wird verwelken. Siebter, die Wiesen am Nil, an der Mündung des Nils, und alle Pflanzen am Nil werden verdorren und verschwinden. Achter, die Fischer werden traurig sein und seufzen, weil alle, die im Nil angeln oder Netze auswerfen, sich Sorgen machen werden. Neunter, auch die Menschen, die Flachs verarbeiten und feine Stoffe weben, werden ratlos sein. Zehnter, die Grundlagen Ägyptens werden zerstört und alle Arbeiter werden sehr traurig sein. Elfter, die Beamten in Zoan, die eigentlich die weisesten Berater des Pharao sein sollten, sind Narren. Ihre Ratschläge werden dumm. Wie könnt ihr zum Pharao sagen, ich stamme von Weisen und alten Königen ab? Zwölfter, wo sind jetzt deine Weisen? Sie sollen dir doch sagen und erkennen, was Jahwe der Herrscharen mit Ägypten vorhat. Dreizehnter, die Beamten von Zoan sind Narren und die Beamten von Nof sind betrogen worden. Sie, die die wichtigsten Leute Ägyptens sind, bringen das Land ins Wanken. Vierzehnter, Jahwe hat sie verwirrt, deshalb bringen sie Ägypten in allem, was es tut, ins Wanken, so wie ein Betrunkener in seinem Erbrochenen taumelt. Fünfzehntes, Ägypten kann nichts mehr tun, weder die wichtigen noch die unwichtigen Dinge. Sechzehnter, an diesem Tag werden die Ägypter wie Frauen sein, voller Angst und Furcht vor der Macht Jahwes der Herrscharen, die er gegen sie einsetzen wird. Siebzehnter, das Land Juda wird für die Ägypter ein Schrecken sein. Jedes Mal, wenn man Juda erwähnt, werden sie Angst bekommen, weil Jahwe der Herrscharen etwas gegen Ägypten vorhat. Achtzehnter, an diesem Tag werden fünf Städte in Ägypten die Sprache Kanans sprechen und Jahwe der Herrscharen Treue schwören. Eine dieser Städte wird, Stadt der Gerechtigkeit, genannt werden. Neunzehnter, an diesem Tag wird es mitten in Ägypten einen Altar für Jahwe geben und an seiner Grenze einen Gedenkstein für Jahwe. 20. Das wird ein Zeichen und ein Beweis für Jahwe der Herrscharen in Ägypten sein. Wenn die Ägypter wegen ihrer Unterdrücker zu Jahwe schreien, wird er ihnen einen Retter schicken, der für sie kämpfen und sie befreien wird. 21. Jahwe wird sich den Ägyptern zeigen und die Ägypter werden Jahwe an diesem Tag erkennen. Sie werden ihn mit Opfern ehren, ihm Versprechen geben und diese auch halten. 22. Jahwe wird die Ägypter schlagen, aber er wird sie auch heilen. Wenn sie sich zu Jahwe wenden, wird er auf ihre Bitten hören und sie heilen. 23. An diesem Tag wird es eine Straße von Ägypten nach Assyrien geben, so dass die Assyrer Ägypten besuchen können und die Ägypter Assyrien. Dann werden die Ägypter und Assyrer gemeinsam Jahwe verehren. 24. An diesem Tag wird Israel als Dritter zu Ägypten und Assyrien gehören. Es wird ein Segen für die ganze Erde sein. 25. Jahwe der Herrscharen hat sie gesegnet und gesagt, gesegnet sei mein Volk Ägypten und Assyrien, das Werk meiner Hände, und mein Erbbesitz Israel.